wie man hat munkeln hören, sollen tatsächlich auf diese Weise schon Bücher das Licht dieser Welt erblickt haben. Angeblich mache ich es also auch so. Aber wo bleibt dann meine Leistung? Tille hat solche nicht entdecken können. Nur ab und zu sind ihm in meinem Buche gewisse monströse Behauptungen unangenehm aufgefallen, die wohl von mir selbst herrühren müssen, denn in dem ausgebeuteten Schrifttum sind sie nicht aufzustöbern. Nun ist Bescheidenheit gewiss eine schöne Zier, zumal bei Leuten, die sonst keine Verdienste aufzuweisen haben. Wenn man mich aber als einen bescheidenen Sammler von geschichtswissenschaftlichen Lesefrüchten hinstellen möchte, die an eigenen Leistungen gar nichts aufzuweisen habe, so bin ich nicht gesonnen, zu dieser kaum noch zu überbietenden Bescheidenheit und Eintaxierung den Mund zu halten. Es ist zwar bitter, auf seine eigenen Leistungen aufmerksam machen zu müssen, aber im Hinblick auf meine Leserschaft bin ich leider hierzu gezwungen. Schweige ich still, so könnte mein Stillschweigen womöglich als Eingeständnis der Wertlosigkeit meiner Schriften ausgelegt werden. Zu einer minimalen Anerkennung wenigstens hat sich G. Franz bereit gefunden mit den Worten: Kammerer macht manche Bemerkung, der wir Fachwissenschaftler nachgehen können. Volk im Werden, 1935, Seite 435. Das ist eine sehr bescheidene Anerkennung und ich frage mich erstaunt, sollten die Fachleute denn wirklich in meinen Schriften nicht mehr an eigener Leistung als ein paar beiläufige Bemerkungen finden können oder finden wollen? Tatsache aber ist Folgendes. Ich habe den Fachhistorikern schon jetzt in meinen Schriften einen ganzen Berg neuer Probleme und Lösungen dazu geschenkt, von deren Dasein sie bisher keine Ahnung hatten. Und zwar handelt es sich hierbei nicht um jene Miniaturprobleme, wie solche sich rudelweise auf der Wiese der geschichtlichen Quellenforschung herumtummeln, sondern um Probleme von fundamentaler Bedeutung. Ich habe aber noch etwas geleistet. Ich habe das Fundament der Geschichtswissenschaft selbst erneuert, indem ich bezüglich der Echtheitsforschung die klassische Relativmethode als eine scheinkritische erwies, die durch die von mir gegründete absolute Methode zu ersetzen ist. Das ist denn doch etwas anderes und etwas mehr als Lesefrüchte sammeln. Halt, so sind meine vorherigen Worte gar nicht gemeint, vernehmen wir jetzt Tilles Stimme aus dem Hintergrund. Gemeint habe ich vielmehr Folgendes, ruft er. Kammerer stützt sich ausschließlich auf die Ergebnisse seiner Vorgänger, ohne selbst in den Archiven die Handschriften und Urkunden geprüft und verglichen zu haben. Ein Recht zur Ausbeutung des vorliegenden Schrifttums hat man aber nur dann, wenn man die Urkunden oder Chroniken in den Archiven selbst in der Hand gehalten hat. Ja, ja, Tille hat recht. So muss es sein, stimmen alle Fachleute erleichtert und begeistert bei. Kammerer hat die Diplome und Kodizes nicht selbst geprüft. Diese Feststellung wollte Tille anscheinend seinem Publikum mit auf den Weg geben, als er in seiner Besprechung seinen Unwillen über meine Ausbeuterei kundtat. Auf diesem Punkt habe ich folgende grundsätzliche Ausführungen über die Besonderheit meiner Aufgabe und meiner Arbeitsweise zu machen. Erstens, ich bin nicht in der glücklichen Lage, Bebauer eines kleinen geschichtswissenschaftlichen Schrebergartens, das heißt Spezialist auf einem abgezirkelten Teilbezirke der historischen Quellenforschung zu sein. Ich habe vielmehr den ganzen gewaltigen Umkreis der mittelalterlichen Quellen kritisch zu überprüfen, mag es sich dabei um Diplome oder Chroniken, um die Rechts-, Münz- oder Kunstgeschichte oder sonst was handeln. Zweitens, meine Aufgabe besteht nicht darin, durch relative Vergleichung die mutmaßlichen Beziehungen der Quellen untereinander festzustellen, wie die historischen Relativisten tun, sondern meine Aufgabe fordert, die Quellen im Einzelnen und insgesamt mittels der absoluten Methode auf ihre Reaktion in dem Medium der lebendigen Gegenwartserfahrung zu prüfen. Da, wo die Relativisten aufhören, beginnt erst für mich die Arbeit. Ich habe zum Beispiel nicht zu untersuchen, welches Datum von den überlieferten 10 verschiedenen Daten eines mittelalterlichen geschichtlichen Ereignisses denn nun das Richtige ist, sondern ich habe den Grund ausfindig zu machen, warum dieses Ereignis rätselhafterweise von angeblichen Zeitgenossen und Augenzeugen unter 10 verschiedenen Daten überliefert werden konnte. Im Beispiel gesprochen, meine Rolle ist die des Richters einer Hauptverhandlung, der aufgrund des von den Untersuchungsrichtern ermittelten Tatsachenmaterials das Endurteil über Echtheit bzw. Unechtheit zu fällen hat. Die Herbeischaffung der tatsächlichen Unterlagen ist meine Sache nicht. Ich brauche mich auch gar nicht um die Herbeischaffung zu kümmern, denn das Material wurde bereits geliefert. In ausreichender Fülle liegt es in den zahlreichen Fachzeitschriften der historischen Wissenschaft für meine Untersuchung bereit. Seit 100 Jahren haben die Quellenforscher mit einem Eifer, dem ich hiermit nicht zum ersten Male das höchste Lob spende, immer wieder von Neuem die Chroniken und Urkunden durchforscht und ihre Befunde in wünschenswertester Ausführlichkeit dargelegt. Diese so emsig geleistete vorbereitende Aufklärungsarbeit ist, wie schon betont, ihrem Wesen nach eine relative. Wertlos ist diese Relativarbeit und damit die klassische Relativmethode auf keinen Fall. Die klassische Relativmethode hatte und behält sogar immer ihre Sonderberechtigung, nämlich im Hinblick auf die vorbereitende, auf die relativistische Erforschung der Quellen. Nur leistet diese Methode gerade das nicht, was alle Forscher bisher von ihr erwarteten, die Feststellung der Echtheit. In dem Augenblick, wo die Relativmethode über ihre relative Aufgabe hinaus für die Entscheidung der Echtheitsfrage gehandhabt werden soll, versagt sie und muss durch die absolute Methode ersetzt werden. Wenn man mir also vorhält, Sie betreiben in den Archiven nicht selbst die relativistische Untersuchung der Quellen, so erwidere ich, ich denke gar nicht daran, meine Zeit mit Arbeiten zu vertrödeln, die bereits von anderen Männern mit viel Fleiß und bestem Erfolg geleistet worden sind. Und wenn man mir entgegnet, aber die bisher gewonnenen Vergleichsergebnisse widersprechen sich doch fast alle, so habe ich darauf zu erwidern, gerade das ist ja die rätselhafte Erscheinung, die ich untersuchen und auf ihre Ursachen zurückführen will. Hat man es denn wirklich noch nicht begriffen, dass meine Aufgabe von der der Fachhistoriker alten Stils grundverschieden ist? Aber einmal angenommen, ich käme dem gestellten Verlangen nach und gäbe mich daran, in den Archiven die Chroniken und Urkunden noch einmal, zum 100. Male vielleicht, auf ihre Beschaffenheit und ihre gegenseitigen Beziehungsverhältnisse hin mittels der relativen Methode zu überprüfen, wann, meine Herren, sollte ich mit dieser Riesenarbeit überhaupt fertig werden? Ich steckte noch mit 100, ja mit 200 Jahren mitten in der Arbeit. Warum? Weil ich nicht wie andere Glückliche einen kleinen geschichtswissenschaftlichen Schrebergarten zu beackern habe, sondern weil ich den Gesamtbestand der mittelalterlichen Quellen forschend ins Auge fassen muss. Dass aber eine Überprüfung aller vorhandenen Diplome und Chroniken ein Ding der Unmöglichkeit ist, darüber braucht man kein Wort zu verlieren. Da mir also für meinen Zweck das Material in Hülle und Fülle zur Verfügung steht, so gehe ich frisch an meine so notwendige Arbeit und denke nicht entfernt daran, meine Zeit und meine Kräfte mit Untersuchungen zu vergeuden, die bereits von so vielen anderen bestens erledigt worden sind.